Jetzt. So, guten Tag. Okay. Guten Tag. Mein Name ist Emre Göktaş. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihre persönlichen Daten notieren. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte geben Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, okay? Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Manfred Simon. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, der Vorname ist Manfred, MANFRED. Ja. Ja. Edi, okay. Und Und der Nachname? Familienname ist Simon, SIMON. Okay. Herr Simon, wie alt sind Sie? Ja, Ich Sie bin haben. 74 Jahre alt. Sie haben starke Hüsten. Ja, ich habe Ja. sehr, sehr schlimmen Husten. Ja. Ja, können Sie ein bisschen sprechen mit mir? Ja, natürlich. Okay. Wann sind Sie geboren? Am 25. April 1948. Okay. Wie viel wiegen Sie? Ja, ich wiege noch 89 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,78 Meter. 78, ja. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Rheine. Rainer. Und wie heißt Ihr Hausarzt oder Das ist Hausärztin? Dr. Möllers. Dr. Müllers. Möllers mit Ö. Mit Ö. Ö, nicht mit Okay. Ü. Was sind Sie vom Beruf? Ah, ich bin Rentner, ich bin ja schon Ah, 74. genau, Entschuldigung. Was war Ihr Beruf? Ja, ich bin Busfahrer gewesen. Okay, und wie sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verwitwet, meine Frau ist verstorben. Ah, es tut mir sehr leid. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe drei erwachsene Töchter. Gut. Herr Simon, was kann ich für Sie tun? Ja, also Sie haben ja schon gemerkt, ne, ich habe solchen furchtbaren Husten und den Husten habe ich eigentlich schon lange. Aber irgendwie geht es mir nicht gut und jetzt kommt damit einmal beim Husten kommt so blutiges Zeug mit raus und ich fühle mich total schlapp und müde und wenn ich also was weiß ich, nach dem Spaziergang die Treppe hochgehen will oder wenn ich vom Briefkasten komme und die Treppe hochgehen will, dann kriege ich schon fast keine Luft mehr. Dann klopft das Herz auch ganz doll. Dann habe ich so das Gefühl, ich komme überhaupt nicht mehr nach oben. Ich verstehe. Sie haben gesagt, schon länger haben Sie Husten. Was meinen Ja, den Sie? habe ich Seit schon wann? jahrelang, den Husten. Aber oh, ich habe halt gedacht, ich rauche halt, ne? Und dann hustet man halt ein bisschen. Okay, ich verstehe. Und diese gibt. Gibt es irgendwelche Auswurf? Sie haben gesagt, Sie haben blutige Auswurf, ja? Ja, da kommt jetzt so blutiger Schleim raus, ja. Seit wann haben Sie bemerkt? Ja, das ist auch schon ein paar Wochen her. Habe immer gedacht, das geht von alleine wieder weg. Und welche? Okay. Und Sie haben auch bei Belastung Atemnot. Ja, also, was weiß ich. Wenn ich ein bisschen schneller versuche zu gehen, weil ich noch die grüne Ampel kriegen will, oder wenn ich die Treppe hochlaufen muss, oder ja, wenn ich mich bücken muss beim Bett beziehen oder sowas, ne, muss man ja alles alleine machen, ne? Ja, dann merke ich das mit einmal, dass ich so eine Pause machen muss, weil es mir gar nicht gut geht. Haben Sie bemerkt, wann diese Beschwerden aufgetreten sind? Die Ach, Atemnot, ich meine. das ist bestimmt schon jetzt ein Vierteljahr so. Okay, vor 3 Monaten. Okay. Haben Sie bemerkt, ob Sie Fieber haben? Nö, habe ich aber auch nicht gemessen, aber ich fühle mich eigentlich nicht fieberig, nö. Haben Sie Brustschmerzen? Brustschmerzen. Genau. Wenn Sie zum Beispiel beim Einatmen oder Ausatmen haben Sie Brustschmerzen? Ja, eigentlich nicht so sehr, eher so dieses Gefühl, dass ich gar keine Luft kriege, ne? Also eher nicht schmerzhaft. Okay. Aber natürlich, wenn man so permanent hustet, dann ist man irgendwann so erschöpft, wissen Sie? So, dass man das Gefühl hat, das ist so anstrengend, ne? Ja, ich verstehe. Nun ja. Haben Sie Probleme, etwas zu schlucken? Nö, das eigentlich nicht. Wie ist Ihr Appetit? Ja, früher war der gut, aber in letzter Zeit ist das nicht weit her damit. Da wissen Sie, ich muss mir ja auch alleine was kochen und schmeckt es halt nicht. Aber ja. Okay. Haben Sie bemerkt, ob Sie in der letzten Zeit abgenommen Ja, haben? ich hab tatsächlich tüchtig abgenommen. Ich merke, dass das so die Hosen, ne, die Hosen werden weiter. Und ja, mich wiegt mich ja nicht so oft, ne? Also, Okay. aber jetzt bin ich neulich mal auf der Waage gewesen und da war ich überrascht, weil ich tatsächlich 6 Kilo abgenommen habe. Welchen Zeitraum haben Sie 6 Kilo abgenommen? Das ist vielleicht so ein halbes Jahr. Okay. Leiden Sie unter Nachschweiß Nachtschweiß? oder Schweißausbrüche nachts Nö. oder tagsüber? Nö, Nee. sowas habe ich nicht. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden, von denen ich wissen sollte? Ja, also eigentlich sonst. Ich meine, ich habe natürlich so ein paar Vorerkrankungen, ne, was man so hat, ne? Der Blutdruck ist höher. Und dann habe ich eine vergrößerte Prostata und Okay. bin an einer Bandscheibe operiert. Und jetzt habe ich wieder einen Bandscheibenvorfall, aber das will ich nicht mehr operieren lassen in meinem Alter. Außer Bluthochdruck und Prostatavergrößerung, haben Sie noch andere Vorerkrankungen? Ja, wie gesagt, dieser Bandscheibenvorfall, der jetzt noch immer Ja. da ist, den gibt es auch. Und dann habe ich tatsächlich auch einen grauen Star. Grauenstar, okay. Haben Sie dagegen operiert? Nee, ich will da keine Operation. Wissen Okay. Sie, in meinem Alter, da muss man nicht mehr so viel anstellen. Ja, ich verstehe. Okay, Herr Simon, gibt es in Ihrer Familie schwere oder wichtige Erkrankungen? Ja, also meine Eltern sind beide nicht so furchtbar alt geworden. Meine Mutter ist an Brustkrebs gestorben und mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Auch verstorben? Die sind beide schon, ja, Beide das ist sind. ja schon ewig lange her. Ja, Naja. okay. Haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister habe ich nicht. Okay, sind Ihre Kinder gesund? Die Töchter, da weiß ich nichts, dass da irgendjemand krank ist. Nö, die sind, glaube ich, alle fit, ja. Okay, das freut mich. Und ja, haben Sie Probleme ein- oder durchzuschlafen? Ja, wegen der Prostata muss ich halt nachts ein paar Mal raus, ne? Da schläft man nicht so gut durch. Und ja, manchmal muss ich auch wegen des Hustens einfach aufstehen und also mit der Nachtruhe ist es nicht so weit her. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Ja, beim Wasserlassen habe ich ja gerade gesagt, dass ich nachts immer raus muss auf die Toilette, ne? Und tagsüber, naja, ne? Auch muss häufig man auch gehen zwischendurch Sie. Mal. Aber im Stuhlgang ist eigentlich nichts Besonderes. Okay. Gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Nö, nö. Also ich habe mich mit dem allen so abgefunden, wie es ist. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, ich nehme irgendwas wegen der Prostata. Ich weiß nicht, wie das Medikament heißt, aber da muss ich was einnehmen. Und dann habe ich noch Augentropfen für beide Augen. Und dann habe ich noch ein Medikament, das heißt Concor 50. Da muss ich morgens eine nehmen. Concor 50. Morgen. Okay. Seit wann oder rauchen Sie? Ah, jetzt nicht mehr doll. Früher habe ich richtig, richtig viel geraucht. Aber jetzt rauche ich nur noch, seit 10 Jahren rauche ich nur noch Pfeife. Aber vorher habe ich 40 Jahre lang wirklich heftig geraucht. Da habe ich 1,5 Päckchen am Tag geraucht. Ein Päckchen? 1,5. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol kann man das nicht nennen. Also ich trinke am Tag eine Flasche Bier, sonst eigentlich nichts. Okay. Seit wann trinken Sie? Ja, wann fängt man an, Bier zu trinken? Mit 16 oder sowas, 17, okay. Ja. Okay, aber verstehe. Dass ich das jetzt jeden Tag trinke, seit ich erwachsen bin. Früher als Busfahrer nach Feierabend, ne, hat man sich halt sein Bier gegönnt, ja. Genau, okay. Und das habe ich beibehalten. Ist bei Ihnen Allergien bekannt? Ja, ich vertrage tatsächlich kein Jod. Und dann habe ich mal gegen Schmerzen Novalgien bekommen und das habe ich auch gar nicht vertragen. Wie äußert sich diese Allergie? Ja, ich kriege dann so einen Ausschlag, der ganz schrecklich juckt. Beide? Bei beiden, ja. Okay. Okay, Herr Simon. Ja, unsere Kollegin, egal. Jetzt meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Ja, ich frage mich natürlich, was jetzt dahinter steckt und wie ich wieder auf die Beine komme. Aber wissen Sie, ich will mich auf keinen Fall operieren lassen. Also da habe ich keine Lust mehr drauf. Die Bandscheibe lasse ich so und mit den Augen, das lasse ich auch nicht machen. Und mit dem Husten jetzt, also das muss irgendwie, können Sie mir irgendwelche guten Tabletten geben, dass das wieder besser wird? Ja, wir möchten auch Sie operieren, aber erstmal müssen wir die richtige Diagnose feststellen. Deswegen sollten Sie heute bei uns bleiben, damit wir die weiteren Untersuchungen durchführen können. Ja, was wird denn da gemacht? Ja, erstmal, ich würde Sie körperlich untersuchen. Danach, ich würde Ihnen Blut abnehmen und ich schicke Sie Röntgen. Und, zum Röntgen, okay. Zum Röntgen, genau. Nach der Röntgenuntersuchung würde ich ein Ultraschall bei Ihnen durchführen. Nach der Ergebnisse besprechen wir nochmal, okay? Ja, wie lange dauert das denn alles? Ja, in einem Tag können wir alle Untersuchungen schaffen, aber wir müssen die Ergebnisse ein bisschen warten. Wir müssen auf die Ergebnisse ein bisschen warten. Mhm. Besonders die Blutabnahme, Blutergebnisse kann ein bisschen dauern. Ein paar Stunden vielleicht. Nach der Ergebnisse, wenn ich Ergebnisse bekomme, gebe ich Ihnen Bescheid. Dann können wir nochmal sprechen, wie das weitergeht, okay? Ja, okay, gut. Okay, und jetzt können Sie in Untersuchungszimmer gehen. Hier okay. Steht. Und ich komme gleich. Ja, super. Okay, gut, dann gehe ich da mal rüber. Okay. Und unser Kollege hat ein paar Fragen. Haben Sie Heiserkeit? Heiserkeit habe ich nicht, nein. Und Sodbrennen? Auch nicht. Okay. Und fühlen Sie sich eng? Habe ich dich gefragt? Haben Sie enge Gefühl? Ja, das enge Gefühl? Genau. Enge Gefühl. Nee, enge Gefühl würde ich das nicht nennen. Das ist starke Husten und danach zum Beispiel ein enge Gefühl in der Brust. Ja, so diese Luftnot, wenn man das als enge Gefühl kann man vielleicht so bezeichnen, ja. Ist also jetzt nicht explizit so beschrieben, aber vielleicht kann man das so gut bezeichnen, ja. Okay. Tachypne in einem Nase fragen, oder? Ja, sie hat bei Belastung Atemnot. Tachypne. Frequenz. Ach, das, ja, dass ich zu schnell atme. Ja, schnell atmen. Ja, nee, eher so dieses Gefühl, dass ich nichts reinkriege. Tachykardie. So, ne? Herzrasen. Ja. Ja. Herzrasen, ja. Wie viele Kissen benutzen Sie zum Schlafen? Wie viele Kissen zum Schlafen? Ja, ich habe jetzt schon 2 Kissen übereinander. Ich habe mir das von meiner Frau geholt. Die ist ja nicht mehr da. Müssen Sie oft nach Toilette gehen? Ja. Ja, 2 bis 3 Mal jede Nacht, ja. Wegen der Prostata, ne? Ich habe andere Fragen. Bei der ersten Anamnese hustete der Patient laut. Wie sollten wir als Arzt hier reagieren? Schauen wir uns zum Beispiel zuerst Ihre Sauerstoffsättigung an und zum Beispiel? Also, solange oder der muss, nicht käsig... Müssten wir oder nicht? Also, ich würde maximal bei dieser, dauert ja nicht lange, das Gespräch. Ich würde maximal einen Schluck Wasser anbieten. Brauchen Sie was zum Trinken? Ne? So, ne? Dass der aufhört zu husten. Ich habe ja nicht die ganze Zeit durchgehustet, weil ich das selber nicht mehr konnte, ja. Wenn ich der echte Patient wäre, hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit gehustet, ja. Ne? Aber Sie sind sehr gute Schauspielerin. Ja, aber ich kann das nicht durchziehen. Nee, ich schaffe es nicht, das ganze Gespräch über zu husten. Ne? Das war nur am Anfang als kleines Signal sozusagen. Ja, wäre es zum Beispiel ein Wasser, möchten Sie ein Wasser trinken? Ja, das fände ich jetzt okay. Ich würde jetzt nicht schon gleich sagen, wir müssen Sauerstoffsättigung messen. Brauchen Sie Sauerstoff oder so, wenn der nicht da sitzt und nach Luft schnappt, ja, also ich denke mal, solange der nur hustet, ne, ja, und ja, seinen Dreck da hochhustet, ne, ja. Würde ich das dabei belassen. Diese Fragen gefragt hat, sind Sie in letzter Zeit deswegen im Krankenhaus gewesen? Nein, habe ich nicht gefragt. Nein, der ist ja, das ist ja ein eher ignoranter Patient. Der hat das ja seit 4 Jahren hat der Husten und seit Monaten hat der blutigen Auswurf. Ja. Der kommt jetzt das erste Mal damit zum Arzt. Okay. Ne? Und so. Der war noch nicht vorher irgendwo anders. Okay. Noch Fragen oder soll ich die Patientenvorstellung anfangen? Ich weiß nicht, ob noch jemand sonst Fragen hat. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Gut, dann starten wir. Okay, guten Tag, Frau Oberärztin. Schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Haben Sie Zeit? Ja, natürlich. Wen haben Sie denn gesehen? Okay, es geht um Herr Manfred Simon, ist 74-jähriger Patient und er klagt über Husten seit 4 Jahren und er fühlt sich müde und als weitere dieser Husten hat blutiger Sputum. Seit wann? Seit 4 Monaten. Na toll. Mhm. 4 Monaten, ja. Und als weitere Beschwerden nennt er Dyspnoe und Tachykardie. Und seit 3 Monaten. Und er hat in der letzten 6 Monaten 6 Kilo abgenommen. Mhm. In der Vorerkrankungen gibt es arterielle Hypertonie, Prostathyperplasie, habe ich die und Diskusprolaps vor und Graustar vor. Katarakt vor. Mhm, genau. Und in der Familienanamnese liegt mutterlicherseits Mammakarzinom und vaterlicherseits Myokardinfarkt. In der vegetative Anamnese klagt er über Nokturie. Deswegen hat er Parasomnie und er nimmt ein paar Medikamente gegen Prostata und nimmt Argon-Tropf, Prostata und Concor ein, aber die Medikamente gegen Prostata weiß er den Namen des Medikaments wegen der Prostata kennt er nicht. Okay. Kennt er nicht, genau. Und er benutzt auch einen Augentropfen. Er raucht, er hat 4 Jahre lang 1,5 Päckchen geraucht, aber seit 10 Jahren ist er nicht Raucher. Und er trinkt seit jahrelang ein Flasche Bier. Pro Tag? Pro Tag. Ja, okay. Genau. Und er ist allergisch gegen Jod und Novalgin. Mhm. Nach den bisherigen Angaben gehe ich von Lungenkrebs aus. Mhm. Dafür sprechen die Dyspnoe und Gewichtverlust und blutige Sputum und Husten. Mhm. Husten. Mhm. Und auch als Risikofaktoren gibt in Familie Mammakarzinom, mutterlicherseits. Mhm. Und die Nikotinkonsum. Mhm. Ja. Was wären Differentialdiagnosen? Differentialdiagnostik kommen zum Beispiel Larynxkarzinom und ein Herzinsuffizienz in Betracht. Ja, haben Sie noch ein paar Ideen, was es noch vielleicht sein könnte? Denken Sie noch mal so in der Lunge ein bisschen rum. Lungen. Er hat die ohne Schmerzen sprechen gegen Pleuritis. Deswegen, das kann was noch. Ja, stimmt. Also auch eine Pneumonie hätte er wahrscheinlich ja mehr Schmerzen, das ist schon richtig. Aber also wonach sollten wir noch gucken, auf alle Fälle? Oder was könnte es noch sein? Hat Asthma bronchiale Nee, ich denke eher an eine oder Infektionskrankheit. COPD COPD könnte es sein oder könnte sein. Infektionen, denken Sie mal. Pneumonie hat Tuberkulose, genau. Ja, ist zwar so gut wie ausgerottet, Blutige. aber gibt es ja doch immer noch mal wieder, ne? Genau. Ja, okay, gut. Ja, was machen Sie denn mit dem jetzt von der Diagnostik? Erstmal, natürlich würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Danach, Worauf achten Sie da besonders? für diese Patienten ist Auskultation sehr wichtig. Erstmal, wir können die Stridor hören. Und die Auskultation zeigt auch vielleicht die Rasselgeräusche. Ja, oder eine Infiltration, sowas, ne? Ja, Infiltrationen. Ja, und was noch? Körperliche Untersuchung können wir auch perkutieren. Ja, Ja, und was können Sie noch machen? die Palpation. Wir müssen die Lymphknoten kontrollieren, ob ist vergrößert oder nicht. Und dann, ich würde auch diese Patienten Röntgen veranlassen für diese Patienten. Und Hat er irgendwas gesagt, wann er zuletzt mal geröntgt worden ist? Die Lunge? nein, habe ich nicht gefragt. Röntgen können wir die Raumforderung vielleicht. Die Röntgen können die Raumforderung vielleicht zeigen. Das Röntgen kann es unter Umständen zeigen, ja. Und Ja. wenn wir es nicht sehen können, was könnte man dann noch machen? Wir können natürlich einen Ultraschall durchführen oder gegebenenfalls wir können auch eine CT veranlassen. Genau. Was machen Sie denn labortechnisch? Als Labor können wir erstmal Blut abnehmen und ein Sputumkultur schicken. Sehr gut. Super. Ja. Und was gucken, wonach gucken wir beim Blut? Blut, die Entzündungsparameter und kleines Blutbild, auch großes Blutbild können wir machen. Und erstmal, die sind genug, Ja, aber genau. ja. Ja, gut. Und ja, was wäre dann, wenn wir tatsächlich irgendeine Verschattung sehen in der Lunge oder eine Raumforderung, was wäre dann der nächste Schritt? Nächster Schritt, dann müssen wir eine Probe entnehmen, Biopsie Proben, Ja, und wie machen wir das? Bronchoskopie. Durch Jawohl, Bronchoskopie sehr können gut. wir Biopsie nehmen, ja. Ja, okay, gut. Ja, und was würden Sie dann, wenn wir da also fündig geworden sind, wenn wir da also tatsächlich entdecken, da ist ein Tumor geschehen, wie wäre dann das weitere Vorgehen, auch hinsichtlich der Diagnostik noch? Um die richtige Diagnose festzustellen oder nach der Festdiagnose? Wenn wir feststellen, der hat tatsächlich ein Lungenkarzinom, okay. Was müssten wir dann auf alle Fälle noch anschließen? Der hat das Lungenkarzinom ja wahrscheinlich nicht erst seit vorgestern. Ja. Das ist ja relativ weit fortgeschritten, ne? Genau. Dann, das heißt, wenn das fortgeschrittene ist, dann können wir nicht diese Patienten operieren. Deswegen können wir die Chemotherapie oder Radiotherapie. Mhm. Ja. Ja, und wonach müssen wir aber auch noch gucken? Wenn wir einen positiven Befund kriegen im Sinne von Karzinomerkrankungen, wonach müssen wir dann nochmal schauen? Die Metastasen, meinen Sie? Ja, genau. Ne? Okay, ja. Wonach gucken wir dann? Mit CT ist genug, oder? Für die genau. Metastasen ja. Zu bestimmen. Genau. Also CT wovon? Mit Kontrastmittel. Besonders die Rücken und Gehirn, ja. Kopf und ja. Aber sollen wir den ganzen Körper machen? Ja, eigentlich am besten ganz Körper sind die oder eine Tomographie, ne? Damit man da auf Tumorsuche gehen kann. Ja, wunderbar. Gut, ja, dann bin ich ja gespannt, was Sie für Befunde rausbekommen. Ne? Halten Sie mich auf dem Laufenden über Herrn Simon, ja? Und dann bin ich ja mal gespannt, was aus dem wird. Ja. Das war, würde ich sagen, eine sehr schöne, sowohl Anamnese als auch Darstellung. Nur in einer Hinsicht war es echt bei den Noxen, ne? Der hat nicht 4 Jahre lang Zigaretten geraucht. 40? Der hat, ja. Habe ich 4 Jahre gesagt, okay. Aber, ne, 40 Jahre. Der hat also, wie viel? Der hat 60 Pack-Years auf dem Buckel. Ja? Genau. Und jetzt raucht er seit 10 Jahren Pfeife. Ja, bei Zigaretten hat man ja wenigstens noch den Filter. Mhm. Aber bei der Pfeife, das gilt ja als extrem krebserregend. Mhm. Und das hat die Oberärztin auch nicht erfahren, dass der Pfeife raucht. Ja. Ja, ja. Und das ist natürlich irgendwo das ganz klare Indiz, auch in welche Richtung das geht, natürlich. Ne? Oder beziehungsweise woher es kommt. Ja. Ja, ja. Und ja, und sonst würde ich aber sagen, top. Ne? Dankeschön. Was meinen Sie? Wie kann man dem Patienten erklären? Die Rauchen aufhören, meinen Sie? Ah, über Krebs. Ach so, ja, hey, das ist natürlich. Ja, also gerade bei diesem ist das jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ne? Weil der nicht so ganz schlau ist, ne? Und weil der das auch so lange verschleppt hat. Ob das weiß man nicht so genau. Will er es nicht wissen, weil er es nicht wahrhaben will? Ja. Das gibt es ja auch, dass Leute einfach nicht zum Arzt gehen, weil sie sagen, ich will das nicht hören, ich will das nicht sehen, ich mache die Augen zu und dann passiert schon nichts. Ja, so Vogel-Strauß-Politik, dass man den Kopf in den Sand steckt. Oder aber, dass er tatsächlich geglaubt hat, ja, das ist ja nur ein bisschen Husten, wird schon nicht so schlimm sein. Ja? Und in beiden Fällen ist das natürlich schwierig, jemandem zu erklären, ja, wir müssen schon davon ausgehen, dass es eine ernstzunehmende Erkrankung ist. Und ich glaube, jetzt in dem Fall, das ist ein alleinstehender Mann und er hat ja schon signalisiert, er will sich wegen nichts operieren lassen. Ja, wegen der Augen nicht und wegen der Bandscheibe nicht und ist doch sowieso alles, ne? Ich bin doch eh alt und ne, kann nichts mehr, dann brauche ich auch keine OP. Und da muss man tatsächlich dann ja so ein bisschen gucken, wie die Situation ist. Dass man sagt, ja, was würdest du sagen? Sag mal. Das ist schwierig, ja. Einfach kann jeder. Zum Patienten jetzt. Ne, geht darum, dem Patienten zu sagen, wir haben was gefunden oder ich habe jetzt Ihre Ergebnisse und so. Herr Simon, ich habe gerade Ihre Ergebnisse von Pathologie bekommen. Mhm. Und dann gehen wir meine Zimmer und besprechen wir darüber in Ruhe. Okay. Okay. Und ja, jetzt leider muss ich mit Ihnen die Diagnose mitteilen. Das ist sehr scharfe Einleitung hier. Ja, man kann sagen, leider haben wir was gefunden, was nicht so gut aussieht oder so. Ne? Mhm. Oder leider habe ich keine guten Neuigkeiten für Sie oder sowas, könnte man sagen. Ne? Okay. Als Einleitung. Hm? Leider habe ich keine gute Nachricht für Sie. Ja, gut. Und in der Probe haben wir festgestellt, dass Sie einen Lungenkrebs haben. Aber erstmal wollen Sie ruhig bleiben. Wir haben viele Möglichkeiten, diese Krankheit zu behandeln. Deswegen Ja, ist doch super. Ja. Das ist ja so als erste Information. Also das Erste ist tatsächlich, dass man sagt, ich habe keine guten Nachrichten für Sie. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte. So, ne? Und ich würde noch nicht mal sagen, in der Pathologie haben wir was gefunden, sondern in der Gewebeuntersuchung, also auch wieder deutsche Sprache, ne? Genau. In der Untersuchung des Gewebes haben wir festgestellt, dass da etwas wächst in Ihrer Lunge, was da nicht hingehört. Das ist ein bösartiger Tumor. Wir sagen auch Lungenkrebs dazu. Und jetzt müssen wir zusammen besprechen, was wir dagegen unternehmen. Wir können dagegen ganz viel tun, aber wir brauchen Sie natürlich an unserer Seite, dass Sie uns unterstützen bei der Therapie und dass Sie mit uns gegen Ihre Krankheit angehen. Ne, so diese Geschichte. Praktisch den Patienten mit ins Boot holen, dass er selber dass seine aktive Mitarbeit auch erforderlich ist. Dass man kann ja ihm nicht so eine invasive Therapie so überstülpen nach dem Motto, das machen wir jetzt, sondern dass man eben sagt, wir haben Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Das setzt aber voraus, dass Sie da bereit sind dazu und dass Sie uns unterstützen. Ne? Ich denke mal, das wäre so ein ganz guter Weg. Ne? Und dann muss man halt auch immer wieder gucken, wie der reagiert. Ne? Ob der jetzt sagt, ich will immer noch nichts wissen, ja, ich gehe jetzt nach Hause, ich will das nichts weiter sehen. Ne? Oder ob der sagt, wenn Sie meinen, dass das wirklich was hilft, dann was kann man denn tun? Aber operieren lasse ich mich nicht. Ja, so, das wäre ja so denkbar. Ne? nach dem Motto, ich schluck Tabletten und ja, wenn das hilft, ist gut, ne? Aber ich lasse mich nicht operieren. Das wäre so denkbar, ne? Oder wenn es jetzt vom Ergebnis so ist, dass man sagt, ja, die OP wäre aber das Mittel der Wahl. Überlegen Sie doch nochmal. Sie können sich damit tatsächlich noch ein paar Jahre guter Lebensqualität sichern oder so, ne? Ja, kann man alles vorsichtig so formulieren, ne? War das jetzt ungefähr ein bisschen hilfreich? Ja, ja. Ist dieser Tumor, was ist er? Der Patient nachfragt, ist dieser Tumor vollständig heilbar? Ach so, ja, okay. Da muss man, glaube ich, ehrlich sein. Da, da muss man ehrlich sein und sagen, ob das vollständig klappt, wissen wir nicht. Wir können den aber auf alle Fälle eindämmen. Oder ja, das. Ich glaube, da hilft nichts als Ehrlichkeit. Ja? Mhm. Dass man sagt, erfahrungsgemäß kann man diese Art von Tumor vollständig behandeln. Wenn es aber so ist, dass man sagt, wir können versuchen, ob wir ihn ganz zur Ruhe bekommen mit diesen Methoden, können wir nicht versprechen. Und dann muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, wie die Filialisierung ist. Ja? Also wir haben in Ihren Lymphknoten entdeckt, dass da auch was ist, was auch eine weitere Behandlung benötigt. Oder im CT haben wir festgestellt, dass der Tumor einfach schon gestreut hat. Auch dagegen müssten wir etwas unternehmen. Ja? Aber das hängt natürlich auch immer total vom Befund ab, wie der jetzt ist. Aber sicherlich ist Ehrlichkeit das, was dem Patienten zusteht. Ja, wenn der nicht komplett, was weiß ich, Banane ist und sagt, also ich will überhaupt nichts wissen oder so, ja. Aber also Ehrlichkeit ist wichtig, aber halt schonende Formulierung, ja, dass man nicht mit der Tür ins Haus und sagt, tja, guten Tag, Sie haben Krebs, ne? So, das geht natürlich nicht, ist ja logisch, klar, macht ja keiner. Ne? Aber so würde ich, so glaube ich, ist ein vernünftiges Vorgehen, was auch so unter Kollegen sicherlich akzeptiert wird. Und ich meine, das ist ja auch in keiner Sprache der Welt anders oder in keinem Land der Welt anders. Es gibt immer den Dialog, gerade bei einer solchen Diagnose. Es gibt immer den Dialog und es gibt immer diese Notwendigkeit, praktisch die Zusammenarbeit mit dem Patienten zu diskutieren sozusagen. Mhm. Das wird in der Türkei nicht anders gemacht, denke ich, als in Amerika oder in Frankreich oder in Deutschland. Ja? Da ist man sich bestimmt einig. Hm? Okay. Okay. Ja, also für mich war das wirklich eine sehr, sehr perfekte Vorstellung, Patienten, Anamnese und auch Vorstellung. Und ich würde sagen, du musst dir keinen Kopf um die Prüfung machen. Wirklich nicht. Also, ne? Okay, und bis in 4 Wochen oder sind fast 8 Wochen, ja, ne? Vergisst du das auch nicht. Okay, ja. Danke schön. Ja. Alles klar. Gut. So, dann sind jetzt. Nächste,